Herr Professor Lill, Napoleon und Europa, Trauma und Traum, so der Titel einer der großen historischen Ausstellungen, die derzeit in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen sind. Diese Ausstellung durchmisst ein Leben, das vor allem in seiner knapp 16-jährigen Regierungszeit Geschichte, Gesellschaft Europas grundlegend geprägt hat. Nun, das wird gerade im ersten Saal schon durch die Chronologie deutlich. Jeder Hörer weiß, dass Bonaparte, Napoleon, berühmt ist wegen des schnellen Aufstiegs, den nur ein Genie vollziehen kann. 1769 geboren, tritt der General Bonaparte 1796 an die Spitze der französischen Armeen, die Italien erobern sollen. Er führt einen äußerst siegreichen, schnellen Krieg. 1796-97 wird dadurch politisch schon so einflussreich, dass er die Friedensschlüsse mit dem Papst 1797 in Tolentino und mit Österreich 1797 in Campo Formio bestimmen kann. Auf Einzelheiten werden wir sicher zurückkommen. Jedenfalls bedeutete das schon einmal die Inbesitznahme großer Teile Ober- und Mittelitaliens. Mit diesem Kapital geht er nach Paris. 1799 ist er einer der drei Konsuln, die von da an Frankreich regieren, ab 1801 alleiniger Konsul auf Lebenszeit. Er schließt die Friedensschlüsse nach Campo Formio 1799 am Meer mit England, 1801 mit dem Römisch-Deutschen Reich, die ihm endgültig das linke Rheinufer einbringen. Er schließt 1801 auch das Konkordat mit Pius VII., welches für die gesamte weitere Kirchengeschichte und die Beziehungen von Staat und Kirche wichtig ist. Und 1804 wird er Kaiser der Franzosen und König von Italien. Das ist also dieser Aufstieg, der erklärt, dass und wie er Europa umgestalten konnte. Und Sie sehen gleich hier im ersten Saal der Ausstellung eine Galerie von Zeitgenossen, wobei ich den Eindruck habe, dass hier mehr die Literatur als die Politik berücksichtigt ist. Aber er wurde eben ein Mensch, der in ganz Europa bewundert oder gefürchtet war. Das heißt, die Zeitgenossen Napoleons waren letztlich gleichaltrig mit dem Korsen, obwohl ja die Regierung, die Minister, die aus dem teilweise Ancien Regime wie Talleyrand gekommen sind, wesentlich älter waren als dieser junge General. Wenn ich recht orientiert bin, ist die Jugendlichkeit vor allen Dingen das Signum seiner Armee. Er und seine Generäle waren alle sehr jung. Und sie haben dann in die Regierung auch Revolutionäre übernommen. Aber sie haben auch mehr Reformer aus älteren Kreisen übernommen. Wenn Sie die Ministerlisten durchschauen, des Direktoriums und Napoleons, dann finden Sie darin auch viele Politiker, die vor 1769, also vor der Geburt Napoleons, geboren waren. Wir müssen ja immer an den Dreiklang denken von Aufklärung, Revolution und Reform, der charakteristisch ist für das Leben und Wirken Napoleons und seiner Zeitgenossen. Die Ausstellung ist in verschiedenen Sektionen aufgelistet. Ein wichtiges und zugleich bedeutendes Kapitel haben wir gerade schon angerissen, nämlich die Generation Bonaparte. Sie ist all jenen gewidmet in Auswahl, die Zeitgenossen Napoleons gewesen sind. Nun taucht in diesem Zusammenhang auch Goethe auf. War Goethe ein Bewunderer Napoleons? Goethe hat wohl für kurze Zeit auch Napoleon bewundert. Für viele Menschen war ja Bonaparte Napoleon das Genie der Zeit. Man müsste vielleicht außer den Literaten in diese Galerie aber auch die Politiker aufnehmen, auch die, welche die Gegner Bonapartes gewesen sind, auf der deutschen Seite, sowohl in Wien wie in Berlin. Der vierte Teilbereich in dieser Ausstellung, Herr Lill, ist gewidmet unter dem Titel Der Traum vom Weltreich, den Ambitionen, die Napoleon entwickelt hat. Woher speist sich diese Ambition? War sie nur dem Militär zu danken, dem Feldherrn, dem General, oder hat er auch politische Ambitionen, die damit verbunden sind? Ja, ich glaube, dass in der Entwicklung dieser Reichsidee die ganze politische Größe und Modernität Bonapartes sichtbar wird und zugleich seine Verbundenheit mit der europäischen Geschichte. Denn schon von den ersten Kontakten mit dem Papsttum an und dann von der Absicht, Mitteleuropa in seine Herrschaft zu bringen, ist eben die Idee des Römischen Reiches ganz stark vorhanden. Er wird der neue Imperator und deswegen will er ja dann schon durch die ersten Kriege und Friedensschlüsse bis 1801 ein großes europäisches Imperium schaffen, welches um Frankreich herum gruppiert ist und sowohl Ober- und Mittelitalien, Teile Österreich, aber nur Teile und vor allen Dingen ganz Westdeutschland einschließt. Er will also im Laufe weniger Jahre ein System von Satellitenstaaten errichten, mit denen er dann ja seit 1800 für 15 Jahre Europa neu geordnet hat. In heutigen Begriffen Frankreich mit Belgien, welches ja auch von Österreich 1797 abgetreten werden musste, mit Belgien, mit den Niederlanden, mit der Helvetischen Republik, mit der Schweiz, also mit dem Königreich Italien, im Wesentlichen Oberitalien, mit der vorgeschobenen französischen Grenze an den Rhein und dann mit den Rheinbundstaaten, die er zu seinen Satelliten macht, von Bayern über Baden bis Westfalen. Das ist also ein europäisches Reich, welches an Rom erinnert und von Rom kommt ja auch der Kaisertitel. Bis dahin gab es nur den römisch-deutschen Kaiser. Der wird abgedrängt und bleibt nach 1806 nur als österreichischer Kaiser über. Und Bonaparte macht sich zum Kaiser. Aber er besteht darauf, dass der Papst, der früher die Kaiser gekrönt hatte, an der Krönung teilnimmt. Also es ist ein römisches Reich und zugleich ein hochmodernes Reich, welches dann ja ins Mittelmeer und darüber hinaus ausgreift. Und die Erinnerungen an das Römische Reich gehen auch in die Kulturpolitik über. Man spricht immer von Kunstraub, das ist auch leider richtig. Aber Bonaparte hat es doch unternommen, in Paris gewissermaßen die gesamte europäische Kunst, vor allen Dingen die mit ihren Wurzeln in Rom und Italien, präsent zu machen und damit als der aufzutreten, der neue Eigentümer und Verbreiter dieser Kunst ist. Das ist ein neues römisches Reich in nationaler Form gewesen. Und in Konsequenz dann auch die Bezeichnung seines Sohnes als König von Rom. Ja, er hat ja, sobald er in Rom dann dem Papst den Staat ganz abgenommen hatte, Rom als die zweite Stadt seines Reiches bezeichnen lassen. Das heißt, Rom wird in das von Paris regierte Reich integriert und der Sohn bekommt den vorläufigen Titel König von Rom, von dem, wie Sie wissen, nur noch der des Herzogs von Reichstadt nach 1815 übrig geblieben ist. Sic transit gloria mundi. Herr Lill, wir stehen hier vor einem Stich des beginnenden 19. Jahrhunderts. Der Einzug der Franzosen in Rom, dargestellt nach dem Bild, die Piazza del Popolo mit den beiden charakteristischen Rundbaukirchen an der Stirnfront und dem Obelisken. Ja, dieser Einzug illustriert das, was ich eben meinte. Für Bonaparte und seine Generation war Rom eben die zweite Stadt ihres Empire. Sie regierten zwar von Paris, aber sie wollten, dass Rom, die alte Kaiserstadt, mit führender Position zu ihrem Reich gehörte. Und außerdem darf man auch, wenn man nach Rom hineinschaut hier, nicht vergessen, dass ja auch die Kombination zwischen der französischen Geschichte und der katholischen Kirche eine ganz besondere war. Lorrains très chrétien hatten sich die französischen Könige genannt. Und Bonaparte tritt in diese römisch-katholische Kontinuität in dem Sinn, dass er nun durch das Konkordat von 1801 die Kirche entschädigt, aber zugleich in seine Abhängigkeit bringt. Er ist eben Imperator, auch im Sinne jener französischen Könige, welche die Bischöfe nominiert hatten. Dieses Recht lässt er sich erneut vom Papst geben und er muss es ihm geben, weil er nur mit Bonaparte die Kirchenorganisation in Frankreich, in Belgien, im Rheinland wieder aufbauen konnte. Herr Lill, Napoleon ist geboren unter dem Ancien Regime, 20 Jahre vor dem Ausbruch der Französischen Revolution. Er war in seiner Jugend, wenn man es streng nimmt, noch geformt durch die Ideale, durch die alten Strukturen des Ancien Regime, in denen sich aber schon der Geist der Aufklärung zeigte, denn Voltaire beispielsweise ist 1778 gestorben, fast 10 Jahre vor der Revolution. Wie kann man diese Übergangszeit von, sagen wir mal, 1750 bis 1800 charakterisieren? Man kann sie nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen, soviel ich weiß. In Frankreich ist die durch Voltaire von Ihnen angesprochene radikale Aufklärung immer weiter nach vorne gedrängt und hat dann auf die Revolution gewirkt. In Mitteleuropa gab es mehr jenen aufgeklärten Absolutismus. Das heißt, den Absolutismus von Monarchen, die von oben her Reformen einführen wollten, Reformen der Bildung, der Schule, bürgerliche Mitspracheformen, zumindest teilweise ermöglichend, moderne Wissenschaften pflegend, den Staat von kirchlichen Einflüssen befreiend. Der aufgeklärte Absolutismus, wo man in Deutschland im Sinne einer gewissen preußischen historiografischen Tradition immer an Friedrich II., Friedrich den Großen erinnerte, aber genauso wichtig war Joseph II. In Österreich, Leopold, sein Bruder, vorher Großherzog der Toskana, der aus der Toskana das Musterland der Aufklärung gemacht hatte, und auch so mancher Fürst kleinerer deutscher Reichsstaaten, wie etwa hier in Bonn, Kurfürst Maximilian Franz. Und bei Bonaparte ist es eben so, dass er, der wohl in der Aufklärung groß geworden war, indem er dann die Revolution in die Hand nahm und zähmte und zurückdrängte, eigentlich nur in den Formen dieses aufgeklärten Absolutismus regieren konnte, denn er bestimmte ja seit 1800, was an Reformen noch erfolgte, und er hat es grandios gemacht und hat es verbunden mit neuen Verfassungsschöpfungen. Aber die Sequenz Aufklärung, Revolution, Reform, die übrigens der Untertitel eines wichtigen Buches von Eberhard Weiss ist, der in der letzten Generation in Deutschland zu den wichtigsten Erforschern der napoleonischen Epoche gehörte. Diese Kombination ist wohl charakteristisch.